بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben die Voraussetzungen, Schurut des Wudu durchgenommen und kommen nun zu den Arkan, das heißt die Säulen. Wir haben gesagt, der Unterschied zwischen einem Schart und einem Rücken ist, dass der Schart keine Bestandteile des Gottesdienstes, der Ibadah an sich sind, sondern Bestandteile, die vorher praktiziert werden, wie zum Beispiel im Gebet das Eintritt der Zeit, ist eine Voraussetzung, oder die Reinigung. Die Reinigung ist ja kein Gebet an sich, ja, aber es ist eine Voraussetzung für das Gebet. Auf Seite 116 geht es nun weiter. In der folgenden Ayah erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die wesentlichen Arkan. Also Rücken ist Singular, ja? Also Plural ist Arkan. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellenbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. In dieser Ayah erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala nun die Säulen des Wudu, also was wir im Wudu machen müssen. Und das Charakteristische an einer Säule ist, wenn diese Säule nicht umgesetzt wird, also absichtlich nicht umgesetzt wird, dann ist Al-Ibadah ungültig. Ob das nun im Wudu ist, ob das im Gebet ist, jede Säule, die absichtlich nicht umgesetzt wird, führt zur Ungültigkeit der Ibadah. In dieser Ayah erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala vier Körperteile. Einmal das Gesicht, dann erwähnt er die Arme, dann den Kopf und die Füße. Das sind die vier Körperteile, die im Wudu gewaschen werden, beziehungsweise über die gestrichen wird. Denn wir haben ja zwei Arten der Reinigung im Wudu. Einmal das Waschen. Und das Waschen bedeutet das Fließen lassen des Wassers über den Körperteil. Das nennt man Waschen. Das Streichen ist aber nur das Benässen der Hand, um es dann zu benutzen, um über ein Körperteil zu streichen. Sowohl das Waschen, also Al-Ghuslu, oder das oder Al-Ghusl, oder das Streichen, Al-Mashu, sind Bestandteile des Wudu. Und hier gibt es nun eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten bezüglich der Basmala. Basmala bedeutet, dass wir Bismillah sagen. Ist das ein Rücken, also ist das eine Pflicht, wodurch das Gebet ungültig wird, wenn ich das nicht tue, absichtlich? Oder ist es keine Pflicht, sondern nur eine erwünschte Tat, eine Sunna, eine freiwillige Tat, die ich machen sollte, aber nicht machen muss? Die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, dass es keine Pflicht ist. Das ist die Ansicht der Mehrheit. Aber es gibt einige, die gesagt haben, die Erwähnung der Basmala, also das Aussprechen der Basmala am Anfang des Wudu, ist eine Pflicht. Hier sagt der Verfasser, Hafizahullah, darüber gibt es unter den Gelehrten mehr als eine Ansicht. Die erste Ansicht besagt, die Basmala ist ein Rücken des Wudu, also eine Säule. Die zweite Ansicht besagt, die Basmala ist eine Sunna. Und die dritte Ansicht besagt, die Basmala ist ein Rücken für denjenigen, der daran denkt, der sich daran erinnert. Wenn man sie allerdings vergisst zu sagen, so entfällt einem die Pflicht. Das heißt, wenn man sich nicht daran erinnert, ist es nicht schlimm. Man muss den Wudu nicht mehr wiederholen. Aber wenn man sich daran erinnert und es absichtlich nicht sagt, dann ist Al-Wudu ungültig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La salata liman la wudu alah, wa la wudu liman lam yadhkur isma Allahi ta'ala alayhi. Kein Gebet für den, der keinen Wudu verrichtet hat. Und kein Wudu für den, der nicht Allah Ta'alas Namen darüber erwähnt hat. Die Mehrheit der Gelehrten hat diese Überlieferung als unauthentisch eingestuft, unter ihnen auch Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad, rahimahullah, sagte, diesbezüglich gibt es keinen authentischen Hadith. Also in Bezug auf die Basmala, am Anfang, zu Beginn des Wudu, gibt es keinen authentischen Hadith, der es als Pflicht ansieht oder als Rukn. Andere Gelehrte haben aber ihn aufgrund mehrerer Überlieferungswege, also Asanid, Plural von Isnad, für authentisch erklärt, weil sie sich gegenseitig stärken. Denn in der Hadith-Wissenschaft gilt die Regel, wenn mehrere Überlieferungswege die Stärke des Hassan erreichen. Ich habe einen Überlieferungsweg, eine Tradentenkette, das Urteil über diese Tradentenkette wäre Hassan. Ich habe zu diesem selben Hadith noch eine weitere Tradentenkette, die aber auch nur Hassan ist, dann wird der Hadith am Ende ein Sahih li ghayrihi, also ein authentischer Hadith in der Stufe, in der Stärke des Sahih, aber nicht selbstständig, weil die eine Tradentenkette reicht nicht aus, damit wir ihn als Sahih einstufen, sondern li ghayrihi, wegen einem anderen, also wegen einer anderen Tradentenkette. Und so ist es auch, dass ein Hadith da'if, der eine Schwäche enthält, natürlich außer wenn er erlogen ist. Ein erlogener Hadith, da kannst du so viele Ketten holen, wie du willst, Überlieferungsketten, Tradentenketten, der wird nicht stärker, wenn er erlogen ist. Aber wenn diese Schwäche nicht wegen der Lüge ist, sondern weil wir eine Lücke in der Tradentenkette hätten. Eine Lücke in der Tradentenkette, ein Inqita, für Sanad, führt ja dazu, dass dieser Hadith da'if ist. Denn ich weiß ja nicht, ist der hier fehlt in dieser Überlieferungskette authentisch, ist er nicht authentisch und so weiter. Wenn aber das sein sollte und ich habe mehrere Überlieferungswege, mehrere Tradentenkette, alle sind da'if. Bei dem fehlt in der dritten Generation jemand, bei dem fehlt in der vierten Generation jemand. Aber durch die Zusammenführung dieser Überlieferungsketten wird der Hadith, steigt er von der Stufe, dass er da'if ist, zur Stufe, dass er was? Hassan li ghayrihi ist. Ja? Und das ist eine wichtige Angelegenheit. Also die Tatsache, dass eine Überlieferungskette da'if ist, heißt noch lange nicht, dass dieser Hadith am Ende nicht genutzt werden kann. Sondern die Aufgabe des Hadith-Wissenschaftlers ist, hier nun zu suchen, gibt es denn nicht noch andere Wege, die diesen Hadith stützen, ja, und dadurch, dass ich eben diesen Hadith umsetzen kann. Also, hier auch bei diesem Hadith wegen der Basmala, haben die Gelehrten gesagt, dieser Hadith ist da'if. Andere sagten, nee, es gibt noch andere Wege, und deswegen wird er zum Hassan, beziehungsweise wird er zu einem authentischen Hadith. Diejenigen Gelehrten, die die Basmala nicht als verpflichtend betrachten, haben auch als Begründung erwähnt, dass Allah die Basmala im Koran nicht erwähnt hat. Das ist natürlich eine Riesendiskussion unter den Gelehrten. Ist die Ayah ausschlaggebend für das, was eine Pflicht ist im Wudu, oder kann durch die Sunnah noch eine Pflicht hinzugefügt werden oder nicht? Und deswegen gibt es viele verschiedene Ansichten im Wudu. Wie zum Beispiel das Waschen der Mund und der Nase. Steht das in der Ayah? Steht nicht. Steht Gesicht. Und deswegen gehen zum Beispiel in der hanafitischen Rechtsschule die Menschen davon aus, dass das, aber auch melikitische Rechtsschule, dass das Waschen der Mund und der Nase keine Pflicht ist. Andere sagen doch, denn Mund und Nase sind vom Gesicht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Mund und die Nase immer gewaschen. Dann antwortet natürlich ein hanafitischer Gelehrter und sagt, das ist schön und gut, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das getan hat. Deswegen sagen wir ja auch, dass es Sunna ist. Aber ich kann nicht sagen, dass es eine Pflicht ist, weil in der Ayah steht das nicht. Und so wird eben diskutiert unter den Gelehrten. Wenn ich eine Ayah habe, die mir erklärt, wie ein Gottesdienst stattzufinden hat, wie eine Ibadah umgesetzt werden soll. Dann ist das natürlich, da sind das Säulen. Kann ich dann zusätzliche Säulen hinzufügen durch die Sunna oder geht das nicht? Das ist natürlich eine Frage in Usul al-Fiqh. Ob die Sunna noch zusätzlich etwas zu der Ayah hinzufügen kann oder nicht. So, und daher gibt es diese unterschiedlichen Ansichten. Das ist also nicht nur, weil da ein unauthentischer Hadith ist und deswegen gibt es Khilaf. Nein, nicht immer. Zum Beispiel auch wörtliche Bedeutungen. Zum Beispiel sagen die Schafi'iyya und die Hanafitische Rechtsschule, das Streichen über einen Teil der Haare ist vollkommen ausreichend. Du musst nicht die ganzen Haare waschen. Oder streichen, meine ich. Die Hanabila und die Malikiyya sagen, doch. Du musst, was ist der Unterschied, was ist der Grund dieser Meinungsverschiedenheit? Ein Buchstabe, der Buchstabe Bi. Wamsahu Bi Ru'usikum. Was bedeutet Bi im Arabischen? Bitte? Was heißt, ja nicht ein Teil, sondern Bi heißt mit. Oder damit. Ja. Heißt es jetzt dieses mit oder dass wir jetzt streichen, ist dieses bi umfassend oder nicht umfassend? Heißt was? Wenn ich sage im Arabischen, masaktu bi qamisihi, also ich habe ihn am Qamis angefasst. Ich habe ihn so angefasst, zum Beispiel. Hat er den ganzen Qamis angefasst oder eine Stelle davon? Ja, nur eine Stelle, oder nicht? So. Und deswegen sagen einige Gelehrte, und das bedeutet, ein Teil der Haare reicht vollkommen aus. Andere sagen, nein. Bi lil istighraq. Istighraq hier bedeutet, das heißt, bi bedeutet, dass es umfassend ist. Also wenn bi, dann bitte schön den ganzen Kopf. Und das heißt, hier geht es nicht um einen authentischen Hadith oder nicht. Hier geht es um einen Buchstaben oder über ein Partikel in der Grammatik und wie wir ihn zu verstehen haben. Und deswegen kann man nicht Urteile fällen, wenn man kein Arabisch kann. Ja, das geht nicht. Da muss man die arabische Sprache beherrschen, die Grammatik beherrschen, die verschiedenen Ansichten der Philologen kennen, ja, der Sprachwissenschaftler kennen, damit man dann am Ende weiß, welcher Urteil hier zu fällen ist. Welches Urteil hier zu fällen ist. Also, diejenigen, die die Besmele nicht als verpflichtend betrachten, haben auch als Begründung erwähnt, dass Allah die Besmele im Koran nicht erwähnt hat. Ein weiterer Beweis ist, dass in keinem Hadith in Bukhari und Muslim, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wudu oder einer der Sahaba Wudu vollzogen haben, irgendjemand die Besmele erwähnt hat. Überlieferungen und Gefährten, wie der Wudu des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, da steht nicht die Besmele. Wenn in einem Hadith beispielsweise ein Sahabi nach der Art und Weise des Wudu des Gesandten sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde und hiernach in seiner Erläuterung keine Besmele erwähnt, so kann sie kein Rukn sein. Warum? Sonst hätte er sie natürlich erwähnt. Für die Fälle, dass der Hadith authentisch sein sollte, bedeutet er, jemand, der die Besmele nicht erwähnt, hat den Wudu nicht auf die vollkommene Art durchgenommen. Denn bevor man einen Hadith außer Kraft setzt, beispielsweise durch Nesch, was ist Nesch? Ist abrogieren, also außer Kraft treten lassen. Das heißt, dass eine Ayah eine andere Ayah ersetzt. Wie die Ayah zum Beispiel, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, also nähert euch nicht dem Gebet, während ihr betrunken seid. Heißt was im Umkehrschluss? Also du kannst, wenn du nicht betest, trinken. Da kann natürlich niemand herkommen und sagen, Alhamdulillah, ich habe jetzt eine Ayah gefunden, die belegt, ich darf Alkohol trinken. Denn diese Ayah wurde abrogiert, also wurde ersetzt durch eine andere Ayah, die eben das Alkoholtrinken verboten hat. Also, hier geht's nun weiter. Denn bevor man einen Hadith außer Kraft setzt, zum Beispiel durch Naskh, muss man zuerst versuchen, die Hadith allesamt in Einklang zu bringen. Das ist die Methodik. Die Methodik, wenn wir Aussagen haben, die offensichtlich im Gegensatz stehen, im Widerspruch stehen, dann gibt es verschiedene Methoden, wie der Fiqh-Gelehrte, wie der Rechtswissenschaftler hier verfährt. Das allererste ist, wir müssen sämtliche Aussagen nutzen. Also der Wissenschaftler versucht, keine Aussage beiseite zu legen. Denn durch Nesch, durch Abrogieren, sagst du, ja okay, diese kannst du vergessen, also das legen wir mal beiseite. Das wäre nicht so gut, denn man möchte natürlich so viele Aussagen wie möglich auch umsetzen. Und deswegen ist die Kunst des Faqih, die offensichtliche Widersprüchlichkeit aufzulösen, sodass dieser eine Hadith, beide Hadith zusammen umgesetzt werden. Wenn es jetzt eine Aussage gibt, geh nach rechts. Und es gibt eine Aussage, geh nach links. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich mit diesen beiden Aussagen umgehe. Entweder ich kenne zum Beispiel einen Grund des Abrogierens und dafür brauche ich natürlich die Geschichte. Das heißt, wann kam die erste Aussage, wann kam die zweite Aussage. Die spätere Aussage ersetzt die frühere Aussage. Das wäre eine Möglichkeit. Geh nach rechts war am Anfang, geh nach links war danach. Also was nehme ich nun? Geh nach links, die spätere Aussage. Das mache ich aber nur, wenn ich nicht in der Lage bin, den Widerspruch, den offensichtlichen, warum sagen wir offensichtlich? Denn es gibt keinen Widerspruch in Koran und Sunna. Aber offensichtlich ist ein Widerspruch. Ich muss aber danach eine Lösung finden. Und diese Lösung, wie gesagt, ist entweder abrogieren oder eine bessere Lösung wäre, beides zu nutzen, die Widersprüchlichkeit aufzulösen, indem ich vielleicht noch einen anderen Hadith finde, der mir erläutert, geh nach rechts morgens, geh nach links mittags, zum Beispiel. Ja. Primitive Beispiele, aber das ist ja egal, Hauptsache, es wird klar. Hier habe ich beide Aussagen genutzt. Eben morgens gehe ich nach rechts und mittags gehe ich dann nach links. Ist das klar? So. Grundsätzlich spricht man die Besmala zu Beginn des Wudu aus. Wer sie als Wajib betrachtet, sagt, dass sie beim ersten Körperteil gesagt werden muss, dessen Waschung Wajib ist, das heißt beim Waschen der Hände. Wenn man vom Schlaf aufgewacht ist, ansonsten ist es beim Waschen der Hände Sunna und erst Fard, wenn das Gesicht gewaschen werden muss, weil die Gesichtswaschung der erste Fard ist. Wenn Madmada, also das Spülen des Wassers im Mund, und Istinshaq, also das Reinigen der Nase, als Wajib angesehen werden, so muss die Besmala vorher gesagt werden. Das ist natürlich eine Sache, die wir hier etwas näher uns betrachten müssen. Erstens, wenn wir gehen ja davon aus, dass es religiös ist, also Mashru'ah, dass man die Besmala sagt. Also jeder soll die Besmala sagen. Dann sind wir raus aus der Meinungsverschiedenheit. Ja? Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Aber jetzt, wenn wir es aus Fiqh-rechtlichem uns betrachten, dann gibt es die unterschiedlichen Ansichten, wann denn nun die Besmala eine Pflicht ist. Die Besmala wird Pflicht zu Beginn des Wudu, oder nicht? Aber wann beginnt der Wudu? Hier kommen wir natürlich in die nächste Meinungsverschiedenheit. Der Wudu beginnt mit der ersten Pflichttat. Was ist denn die erste Pflichttat? Die Ayah, gehen wir zur Ayah zurück. Ayyuhal ladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. O ihr Gläubigen, wenn ihr aufsteht zum Gebet, so wascht eure Gesichter. Also die Ayah erwähnt hier das Gesicht als allererstes. Und deswegen sagen einige, erst ab dem Gesicht musst du die Besmala sagen. Denn das ist die Pflicht, das Gesicht, die erste Pflicht. Vorher brauchst du es nicht zu tun. Die andere Ansicht der Gelehrten ist, natürlich, weil man weiß, dass sie nicht das Gesicht als erste Pflicht ansehen, sondern den Mund waschen. Ja, wie die hanbalitische Rechtsschule es sagt. Das Mund und Nase waschen ist die erste Pflicht vor dem Gesicht waschen. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es immer getan hat. Und weil Mund und Nase zum Gesicht gehören, jetzt könnte man natürlich kommen und sagen, ja Sekunde mal, wo ist der Hadith, dass Mund und Nase, Entschuldigung, wo ist die Ayah, dass Mund und Nase eine Pflicht ist? Ihr habt nur einen Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mund und Nase gewaschen hat und Koran ist stärker als Sunna, also kannst du nicht von der Sunna eine Pflicht als bindend ansehen, die nicht in der Ayah erwähnt ist. Die Gegenargumentation, in der Ayah steht Gesicht. Aus was besteht denn bitte schön ein Gesicht? Ein Gesicht besteht aus, natürlich das Gesicht, und Mund und Nase natürlich auch. Warum waschen wir uns die Augen nicht? Das hat natürlich keiner der Gelehrten gesagt, außer ein Sahabi, radiallahu anh, der das getan hat. Aber alle anderen vier Rechtsschulen sagen, Augen gehören nicht zum Gesicht, werden nicht gewaschen. Das heißt, kommen wir zurück zu denen, die sagen, Mund und Nase ist eine Pflicht. Warum? Weil sie zum Gesicht gehören. Also stehen sie im Koran implizit. Und das ist eine sehr starke Ansicht. Denn Allah Azza wa Jalla sagte, wascht euer Gesicht. Das ist ein Befehl, oder nicht? Das ist ein Befehl. Und deswegen darf ein Muslim das Waschen des Mundes und der Nase nicht unterlassen. Gut, es gibt, glaube ich, fast keinen, der das unterlässt. Ja, außer wenn er, ich weiß, wie man richtig Wudu macht. Aber das muss man mal gesagt haben. Und wichtig für uns ist ja nicht nur, wie wir Wudu machen. Wir wissen das ja alle. Alhamdulillah, wir wollen ja jetzt eine Stufe höher kommen, sodass wir auch jetzt die Belege verstehen. Jetzt gibt es aber eine dritte Ansicht und die sagt, nee, nicht beim Mund fangen wir an. Wo fangen wir denn bitte schön an? Beim Händewaschen. Und warum das jetzt? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand aufwacht, dann soll er sie die Hände waschen, bevor er sie in das Gefäß reinlegt, wo Wasser ist. Denn er weiß nicht, wo die Hände in der Nacht waren. Und jetzt kommen wir zu einer nächsten Meinungsverschiedenheit. Das Händewaschen, wann ist das Pflicht? Ist das grundsätzlich eine Pflicht? Wenn man schläft, ja wann schläft? Weil der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, batet, also das Schlafen in der Nacht. Was ist, wenn ich schlafe tagsüber? Hier gibt es einige, die gesagt haben, egal wann du schläfst, tagsüber oder nachts, musst du die Hände zuerst waschen. Und da beginnt dein Wudu, demnach musst du da die Basmala machen. Aussprechen. Die anderen sagen, nee, das gilt nur für das Schlafen nachts. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, denn man weiß nicht, wo die Hand war, als man in der Nacht geschlafen hat. Als man nachts über geschlafen hat. Also hat er doch klipp und klar gesagt, Rasul alayhi salatu wassalam, dass hier das Schlafen in der Nacht ist und nicht am Tag. Andere sagen, das ist egal. Und so weiter und so fort. Ihr seht, barakallahu fikum, die Ansichten der Gelehrten sind verschieden. Warum? Weil man die Ahadith unterschiedlich verstehen kann. Andere wiederum sagen, es ist ja gar keine Pflicht. Ja, aber Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt die Hände nicht in das Gefäß einführen, erst wenn ihr sie wäscht, denn ihr wisst nicht, wo die Hand war in der Nacht. Da sagen die anderen Gelehrten, es ist keine Pflicht. Es ist nur Pflicht für denjenigen, dessen Hände tatsächlich schmutzig sind. Aber derjenige, dessen Hände nicht schmutzig sind, der muss es nicht tun. Für den ist es eine Sunna. Und so weiter. So haben wir mehrere verschiedene Ansichten. Ja. Was machen wir natürlich? Hier möchte ich eins erwähnen. Es gibt zwei Sachen. Man lernt zum einen, um es umzusetzen. Und man lernt, um Islamwissenschaft zu lernen. Das sind zwei Paar Stiefel. Wir sagen für diejenigen, die lernen, um es umzusetzen, wenn du aufstehst, wasch deine Hände und sag Bismillah am Anfang, zu Beginn, wenn du mit dem Wudu anfängst, und das ist, wenn du die Hände wäschst. Punkt, aus, Ende, Schluss. Weißt jetzt, wie du Wudu machst? Salamu alaikum. Jetzt kommen wir zur Theologie, zur Islamwissenschaft. Was sind die Belege und so weiter? Natürlich sind wir noch nicht so weit, dass wir sämtliche verschiedene Ansichten durchnehmen, sondern wenn man Fiqh lernt, lernt man das sachte. Man fängt nicht mit 5000 verschiedenen Ansichten an. Man fängt mit zwei Ansichten an, schaut sich die eine, schaut sich die andere an, dann geht man ein bisschen weiter und so weiter. Man lernt ja nicht alle Rechtsschulen auf einmal. Man lernt eine Rechtsschule, hat man die Rechtsschule gelernt, lernt man die unterschiedlichen Ansichten in der Rechtsschule selbst. Es ist ein Unterschied, ob Al-Qadi Abu Yusuf was gesagt hat oder Abu Hanifa was gesagt hat. Ob Ibn Abidin was gesagt hat oder ein anderer in der hanafitischen Rechtsschule. Und genauso ist es in der hanbalitischen Rechtsschule. Unterschied, ob Ahmad ibn Hanbal was gesagt hat oder Ibn Taymiyyah was gesagt hat. Oder ob Ibn Qudama was gesagt hat. Und genauso in der schafi'itischen und malikitischen Rechtsschule. Das heißt, wir lernen langsam aber sicher Al-Fiqhu. Warum? Damit du verstehst, wie komme ich zu einem islamischen Urteil. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ich weiß ja schon, wie ich Wudu mache. Ja, du lernst ja hier nicht, wie du Wudu machst, das weißt du ja schon. Sondern du lernst hier Islamwissenschaft. Das heißt, du lernst hier, wie kommen die überhaupt darauf? Wir haben jetzt gelernt, es gibt einen Hadith, den Hadith haben einige Gelehrte als authentisch eingestuft, die an anderen nicht. Alhamdulillah, reicht für unsere Stufe jetzt. Du kannst natürlich einen. Es gibt Werke, das ist ein Band Fiqh Tahara. Es gibt Werke, nicht im Deutschen, es sind 15 Bände Tahara. Ja, also das kannst du dir auch reingeben dann. Aber natürlich fängt man nicht damit an. Ja, man lernt nicht erstmal 5 Jahre Tahara. Ja. Gut, also geht's hier jetzt weiter. Die Fußnote ist vielleicht noch interessant. Und zwar sagt der Verfasser, in diesem, das ist natürlich jetzt die Fußnote Allahu A'lam des Übersetzers, oder nicht? Also nicht das Sheikh Shinqiti, sondern Sheikh Nail, oder nicht? Sheikh Nail ist die Fußnote. Okay. In diesem Zusammenhang sind Fard und Wajib Synonyme. Fard und Wajib sind Synonyme. Außer dass bei einer Version bei Imam Ahmad die Basmala entfällt, wenn man sie vergessen hat, zu sagen. Was heißt denn hier bitte schön bei einer Version von Ahmad ibn Hanbal? Was heißt denn das? Ja, was heißt eine Version? Genau. Er gibt diese Möglichkeiten nicht, weil er sagt, willst du das so oder so? Sondern ein Gelehrter hat in seinem Leben verschiedene Ansichten. Je nach Beweislage, dann hört er doch, es gibt einen noch anderen Hadith. Da lernt er noch irgendetwas dazu. Und das führt dazu, dass ein Gelehrter in der einen Angelegenheit mehr als nur eine Ansicht hat. Und bei Ahmad ibn Hanbal ist es sehr oft der Fall, dass er 2, 3 Ansichten hat in ein und derselben Angelegenheit. Aber es ist nicht nur bei Ahmad ibn Hanbal der Fall, auch bei Imam Malik und Shafi'i und so weiter und so fort. Auch bei Imam Abu Hanifa. Denn die Beweislage ändert sich. Zum Beispiel, Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah, war ja wo? War im Irak. Danach ist er nach Ägypten gegangen. Und deswegen reden wir in der schafi'itischen Rechtsschule von der Rechtsschule im Irak und der Rechtsschule in Misr. Das ist jetzt nicht eine komplett andere Rechtsschule, das Imam al-Shafi'i. Aber einige Punkte hat er dann geändert. Warum? Weil die Beweislage sich geändert hat. Weil eben andere Ahadith auftauchten. Weil ein anderes Verständnis auftauchte. Weil andere Bedürfnisse auftauchten. Es gibt viele Gründe, warum die Fatwa sich ändert. Warum das Urteil sich ändert. Ja? Was machen dann die Schüler? Die Schüler sammeln dann diese verschiedenen Versionen eines Imams und versuchen dann, die Belege auszuarbeiten und zu gucken, welche dieser Versionen nun authentischer ist. Ja? Das man die Fiqh gelernt. Also, und deswegen reden wir bei den Fiqh-Rechtsschulen von Mashhur al-Madhab. Mashhur al-Madhab bedeutet, das ist das Allgemeingültige im Madhab. Bedeutet was? Das heißt, wenn wir in einem Fiqh-Buch lesen, das ist die allgemeingültige Ansicht, Mashhur al-Madhab, dann bedeutet das implizit, Achtung, es gibt noch eine andere Ansicht des Imam Malik oder eine andere Ansicht des Madhab. Und es ist natürlich auch noch ein Unterschied, ob ich sage, das ist die Ansicht des Imam Malik zum Beispiel oder das ist die Ansicht der Malikiyya. Was ist der Unterschied? Ob ich sage, das ist die Ansicht des Imam Ahmad ibn Hanbal oder das ist die Ansicht der Hanbaliyya. Ob ich sage, das ist die Ansicht von Abu Hanifa oder Imam Abu Hanifa oder das ist die Ansicht der Hanafiyya. Was ist der Unterschied? Wenn ich sage, es ist die Ansicht der Hanabila oder der Maliki, das bedeutet, es ist ein Gelehrter in der Rechtsschule. Muss nicht Imam Malik oder Imam Abu Hanifa gewesen sein. Zum Beispiel, wenn in der malikitischen Rechtsschule Imam Suhnun, ein großer Gelehrter, in der malikitischen Rechtsschule irgendetwas sagt, oder Abu Bakr ibn al-Arabi, das ist nicht der Ibn al-Arabi Sufi, sondern Abu Bakr ibn al-Arabi al-Andalusi, oder Ibn Abdul Barr oder andere Gelehrte, das ist ja nicht der Imam Malik. Imam Malik ist ja ein anderer. Aber ist er Maliki? Also hat er die malikitische Rechtsschule? Ja. Also ist die Ansicht des Imam Ibn Abdul Barr oder Al-Qadi Iyad oder andere der malikitischen Rechtsschule die Ansicht der Malikiyya, nicht die Ansicht des Imam Malik. Ja? Gut. Das ist natürlich ein anderes, sehr interessantes Thema, aber wichtig ist zu verstehen, wie funktionieren eigentlich die Rechtsschulen, wie funktionieren die Ansichten innerhalb einer Rechtsschule. Also, dann sagt er weiter, insofern wäre sie bei ihm wajib und nicht rukn, denn eine Ibadah ist ohne einem Rukn nicht vorstellbar, es sei denn, man kann sie gar nicht machen, wie eine Person, die sich gesundheitsbedingt im Salah nicht wieder niederwerfen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein Mensch sagt die Besmele zuvor, wenn man sie vergessen hat, sagt man sie irgendwann nach, während des Wudu. Und wenn man sie komplett vergessen hat im Wudu, ist das nicht so wild. Man muss ein Wudu nicht wiederholen und ein Wudu ist gültig und das Gebet ebenso. Das Aussprechen der Besmele ist manchmal problematisch, wie wenn man zum Beispiel an einem Ort ist, wo man die Notdurft verrichtet. Denn dort ist es ja verboten, den Namen Allahs zu erwähnen. Das ist respektlos. Denn an einem Abort gedenkt man Allahs subhanahu wa ta'ala nicht. In diesem Fall kann man die Besmele aussprechen, bevor man den Waschplatz betritt. Also bevor man auf die Toilette geht. Wenn man der bevorzugten Ansicht folgt, kann man die Besmele weglassen. In diesem Fall. Es gibt noch eine andere Ansicht. Ich weiß gar nicht, ob er die noch erwähnt. Und zwar wurde Imam Ahmad ibn Hanbal gefragt über, wenn jemand niest und er ist auf der Toilette. Weil die Sunna ist ja was nach dem Niesen? Alhamdulillah zu sagen. Und zwar laut. Und einige, die sagen es leise. Weil man soll laut sagen, warum? Damit der Hörende dann sagt, Yarhamukallah. Damit du dann wiederum sagst, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Also, da wurde er gefragt, was mache ich denn? Auf der Toilette darf ich ja nicht laut Allah erwähnen. Dann sagte er, erwähne es in deinem Herzen. Also als Gedanke soll man dann Alhamdulillah sagen, nicht aussprechen. Ja. Also, hier geht es weiter. Oder man sagt es einfach am Waschbecken, denn das Waschbecken ist ein anderer Ort als der Ort, an dem man die Notdurft verrichtet hat. Die Begründung dafür ist die folgende. Wenn man in der Wüste ist, gibt es keine abgrenzenden Mauern des Aborts. Früher gab es ja keine Toiletten in dem Sinne, sondern es gab Plätze. Plätze, das war der Hügel oder oder dieser Berg oder dieser Baum oder irgendetwas an, unter Bäumen natürlich nicht, aber ich meine diese Gegend. Und das wurde natürlich nicht abgetrennt durch Wände. Der Abort beginnt an der Stelle, an der man sich entkleidet, um sein Geschäft zu verrichten. Ebenso auf Toiletten bezogen, bei denen der Ort des Aborts neben dem Waschbecken ist. Wir betrachten es als zwei verschiedene Bereiche und sagen die Besmele am Waschbecken. Stärker, das ist eine Ansicht. Stärker ist allerdings, dass man die Besmele beim Waschbecken nicht sagen darf, wenn sowohl das Waschbecken als auch die Toilette selbst im selben Raum sind und voneinander nicht abgetrennt sind. Denn in diesem Fall handelt es sich um einen Raum und dies ist mit dem Freien nicht vergleichbar. Deswegen, wenn man auf der Toilette ist und man hat zwischen dem Waschbecken und der Toilette eine Tür oder einen etwas massiveren eine Trennwand, dann ist es möglich, am Waschbecken zu reden oder auch Dhikrullah zu machen. Also man kann auch vorher dann Bismillah sagen, also zum Wudu meine ich. Sollte aber die Abtrennung zwischen Toilette und Waschbecken nicht, nur eine Gardine zum Beispiel, das wäre nicht angebracht und da sollte man das nicht machen. Ja. Ist es sogar eine Tür, dann ist es schon, da haben einige andere gesagt, ja, ist die Wand bis zur Decke, nicht bis zur Decke und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht so wild, aber sieht man eine Abtrennung, das ist ein Raum, das ist ein anderer Raum, dann ist das möglich, dass man die Besmele ausspricht. Sollte keine Abtrennung sein. Andere sagen natürlich, mit Verlaub, ob die Toilettenschüssel zu ist oder nicht. Das, glaube ich, sollte man nicht als Maßstab nehmen. Denn es geht ja um den Ort. Es geht ja nicht um die Najasa, ob sie bedeckt wurde oder nicht. Es geht um den Ort, um den Abort. Und deswegen reicht es nicht aus, einfach nur die Toilettenschüssel da zuzumachen. Wallahu a'lam. Gut, das war die erste Angelegenheit. Und wie gesagt, da sind die Gelehrten sich nicht einig. Also was wir zusammenfassend lernen können oder wissen, das wäre vielleicht eine Frage für den schon seit Jahren angekündigten Test. Was sind die verschiedenen Ansichten bezüglich der Besmele im Wudu? Oder warum ist die Besmele bei einigen Gelehrten eine Pflicht, bei anderen nicht? Was ist die Antwort? Ja? Ja? Aber es geht jetzt um die Besmele, nicht um es. Die Frage war nicht, was ist das Erste, womit man den Wudu beginnt? Was ist die erste Pflicht? Das wäre dann eine richtige Antwort, ob es die Hand ist, ob es der Mund ist, ob es das Gesicht ist. Sondern die Frage war, warum gibt es unterschiedliche Ansichten bezüglich der Besmele? Die eine Antwort war richtig, weil die Ayah der Besmele nicht erwähnt hat. Und warum auch noch? Genau, und er hat keine Besmele erwähnt, sehr schön, das ist auch ein Grund. Weiter. Und der Hadith, wo angeblich Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, kein Gebet ohne Wudu und kein Wudu ohne Besmele, dass hier die Gelehrten sich uneinig sind, ob der Hadith authentisch ist oder nicht. Das ist eine mögliche Antwort für solch eine mögliche Frage, für solch einen möglichen Test. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt und das ist das Gesicht. Der erste Rücken ist das Waschen des Gesichts. Unter Waschen, arabisch Russel, versteht man Wasser über etwas zu gießen. Ja, das Fließen des Wassers. Es reicht also nicht aus, mit der feuchten Hand über das Gesicht zu streichen. Es muss also so viel Wasser sein, damit es auf den entsprechenden Körperteil gegossen werden kann. Entweder schöpft man Wasser oder lässt Wasser darüber fließen. Aber man darf mit dem Wasser nicht verschwenderisch umgehen. Die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten ist, dass es nicht erforderlich ist, über den gesamten Körperteil mit der nassen Hand zu fahren, da man nicht immer überall hingelangt, wie im Falle bestimmter Stellen beim Russen. Es reicht aus, auf den Körperteil zu schütten. Wichtig ist, dass das Wasser überall hinkommt. Nicht wichtig ist, dass die Hand überall hinkommt. Andere Gelehrten sind der Ansicht, dass man über alle Stellen mit der Hand fahren muss. Sie stützen sich auf den folgenden Hadith. وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ Fahre durch deine Finger. Das ist خَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ. Die Ansicht der Mehrheit ist die bevorzugte. Also was? Also das Hauptsache, das Wasser kommt, gelangt überall hin. Es muss jetzt nicht die Hand überall hingelangt sein. Das Gesicht beginnt an der Stelle des Haaransatzes. Haaransatz, ja, da wo die Haare anfangen. Also über der Stirn und wird vom Kieferknochen und dem Kinn begrenzt. Ja, also Kieferknochen und dem Kinn begrenzt. Das ist eine Sache. Also horizontal gesehen beginnt es am Anfang des Ohrläppchens des einen Ohres bis zum Anfang des anderen Ohrläppchens. Also zwischen den einem Ohrläppchen und dem anderen. Für denjenigen Menschen oder für diejenigen Menschen, die keine Haare haben oder nur teilweise, gilt derselbe Bereich als dort, also dort, wo normalerweise Haare waren. Also wenn man eine Glatze hat, dann natürlich weiß man über der Stirn hier, meistens fangen die Haare an. Also ist das mein Gesicht, also längs von hier nach hier und in der Breite von hier nach hier. Madmada, was war Madmada? Ausspülen des Mundes und Istinshaq, Ausspülen der Nase, sind nach Mehrheit der Gelehrten beide Sunnah und nicht Wajib. Das ist die Mehrheit der Gelehrten. Allerdings ist wohl die richtigere Ansicht, dass sie wajib sind. Wie gesagt, warum? Weil sie zum Gesicht gehören. Das ist auch die Ansicht von den Gelehrten wie Ibn Baz und Ibn Uthaymin und anderen. Die zweite Ansicht besagt, dass der Mund- und Nasenraum zum Waschen des Gesichtes gehört. Die dritte Ansicht unterscheidet und sagt, der Nasenraum gehört zum Waschen des Gesichtes dazu, das Mundinnere nicht. Die bevorzugte Ansicht ist die erste, und zwar aus folgenden Gründen. Allah hat uns im Koran angeordnet, das Gesicht zu waschen. Das Gesicht ist sprachlich gesehen das, was man als Betrachter von außen sehen kann, womit man die Menschen begegnet, also das von außen. Somit beinhaltet es weder den Nasen- noch den Mundraum. Das ist eine Definition des Gesichtes. Zweitens, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam über den Wudu gefragt wurde, verwies er den Fragenden auf die Ayah über den Wudu. Wäre Madmada und Istinshaq wajib, wie hätte der Fragende dies aus der Ayah verstehen können? Am sichersten ist es, wenn man beides nie unterlässt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam beides immer gemacht hat. Und das ist auch ein wichtiger Punkt eben. Und damit kommen wir zur Auflösung der Frage, kann eine Sunna etwas hinzufügen? Die Antwort lautet ja, wenn sie authentisch ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist genauso ein Gesetzgeber, der natürlich nicht einfach so redet, sondern über die Offenbarung. Ja. Er redet nicht von eigener Neigung, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat. Und Allah azza wa jalla hat uns auferlegt, ihm zu folgen. Was er uns auferlegt hat, sollen wir umsetzen. Was er uns verboten hat, sollen wir meiden. Und deswegen alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auffordert, gilt auch als Quelle für unsere Urteile. Und die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es immer und immer getan hat, reicht aus, zu sagen, es ist eine Pflicht. Denn wäre es keine Pflicht, hätte er es auch einmal unterlassen. Die Frage oder die Ansicht hier, die der Verfasser hier erwähnt, als er gefragt wurde, hat er auf die Ayah verwiesen. Und wenn es eine Pflicht wäre, wäre es keine, hätte er es ihm gesagt. Hier, darauf können wir antworten, indem wir sagen, aber das gilt auch beim Gebet. Als er gefragt wurde, wie man betet, als der Mensch reinkam in die Moschee und falsch gebetet hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm mehrmals, geh und bete, du hast nicht gebetet. Ja? Und dann hat er am Ende gesagt, bring mir das Gebet bei. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du im Gebet bist, also unter anderem sagte er, und lies etwas aus dem Koran. Er hat ihm nicht gesagt, lies die Fatiha. Aber bekanntlich ist, außer natürlich bei der hanafitischen Rechtsschule, dass Al-Fatiha eine Säule des Gebetes ist. Nein, bei Abu Hanifa nicht, weil er nimmt diesen Hadith als Beleg. Er sagt, wo steht hier, dass er die Fatiha lesen soll. Und so können wir auch argumentieren. Weil diese, die hier sagen, Mund und Nase wäre nicht Pflicht, sagen aber Al-Fatiha ist Pflicht. Ja, Entschuldigung, wenn ihr argumentiert, wäre es Pflicht, hätte er es gesagt. Wie könnt ihr dann sagen, Al-Fatiha heißt Pflicht? Er hat es auch nicht gesagt. Also seid bitte so stringent in der Argumentation, dass wir sagen, es ist nicht nötig, dass er es sofort sagt. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bringt den Menschen das, die Religion sachte bei. Natürlich, wenn es etwas Verbotenes ist, muss er es sofort kritisieren. Aber wenn es zum Beibringen der Religion ist, dann bringt er es sachte bei. Das ist natürlich, barakallahu fikum, die Diskussion unter den Fiqh-Gelehrten. Ja. Wichtig für uns jetzt zum Umsetzen, wie gesagt, wir sind auf zwei Gleisen. Der eine Gleis, was soll ich tun? Der andere Gleis ist, was ist die Islamwissenschaft? Was soll ich tun? Natürlich, wasch den Mund und wasch deine Nase, das ist ja klar. Was ist die Islamwissenschaft? Das ist eben hier die Diskussion unter den Gelehrten, ob Mund und Nase eine Pflicht ist im Wudu oder nicht. Gut, dann belassen wir es inshallah hierbei, um dann nächstes Mal inshallah auf das Waschen der Hände bis zu den Ellenbogen zu kommen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.